nicht versteht. Ich mag dich so gern nach Haus, aus diesem Imkaff hier raus. Exil Berliner muss ich sein. Ich bin Exil-Berliner, auf meine Heimat lieb. In Spandau fing mein Leben an, in Siemensstadt, da im Undern. Davon geflogen, Exil-Berliner muss ich sein. Ich will wieder heim. Ich bin Exil-Berliner, schon war der kalte Krieg. Ich bin Exil-Berliner. Auf meine Heimat gefallen. Riesenfreude bei euch allen. Berlin ist voll von Leuten, die mir nichts bedeuten. Ich trau mich noch nicht hin. Exil-Berliner will.